oft kommt es vor, dass sich jemand für dich wirklich echt interessiert, sich kümmert und sorgt und bemüht, ja, so gut er nur kann. Sieh mal dorthin, einer, der denkt daran. Wie oft kommt es vor, dass es jemand bemerkt, dass du ihn wirklich brauchst? Dein Herz ist verletzt, doch vor Stolz sagst du nicht einen Ton. Sieh mal dorthin, einer, der weiß es schon. Ist das Glück gegen dich? Jemand lässt dich im Stich. Einer ist auf der Welt, der bestimmt zu dir hält. Warum glaubst du, dass es ab jetzt eine einzige Liebe nur gibt? Bedenke die Zuneigung, die du erfahren bisher. Sieh mal dorthin, einer, der liebt dich mehr. Ist das Glück gegen dich? Jemand lässt dich im Stich. Einer ist auf der Welt, der bestimmt zu dir hält. Warum glaubst du, dass es ab jetzt eine einzige Liebe nur gibt? Bedenke die Zuneigung, die du erfahren bisher. Sieh mal dorthin, einer, der liebt dich mehr.